Böen 7. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk und D-Radio Wissen, 1.04 Uhr, die Verkehrslage. Auf der A1 Dortmund Richtung Köln ist die Leverkusener Brücke in beiden Richtungen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. A2 Hannover-Braunschweig zwischen Lehrte und Hämeler Wald, 2 Kilometer stockender Verkehr. Auf der A15 Breslau Richtung Dreieck Spreewald fährt zwischen Grenzübergang Forst und Dreieck Spreewald ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Ebenso auf der A24 Berliner Ring Richtung Schwerin zwischen Dreieck Havelland und Meilenburg und auch auf der A24 Pritzwalk Richtung Hamburg zwischen Parchim und Hornbeek ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio des Deutschlandfunks hören Sie heute den Blues zur Nacht mit dem zweiten Teil der Sendung. Jackson Tennessee, Sonny Boy Williamson, Carl Perkins und ein paar andere. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Luther Ingram, Rhythm and Blues und Soul-Sänger aus Jackson, Tennessee, im Frühjahr 2007 im Alter von 69 Jahren verstorben. Haben Sie eine Vorstellung, wie Jackson, Tennessee aussieht? Historische Altstadt, gleichzeitig Downtown, paar Blocks. Ein paar Straßen, ein paar alte Häuser, manche hoch, andere geduckt. Brickstone, beschaulich und geruhsam im Schoß der Familie, kontemplativ. Oder? Ausdruckslos, leer und lustlos. Vor ein paar Tagen postete der Radiomoderator eines in Jackson, Tennessee ansässigen Radiokonglomerats, Bill Way, 68, auf seiner Facebook-Seite folgende Bemerkung. Ein als Zuhälter spazierender Präsident, verheiratet mit der Tochter eines Geparden und, an seine Leser gerichtet, sie erwarten das, was sie bekommen. Auf Wiedersehen Medicare, hallo Obdachlose, ich liebe Amerika trotz der Idioten. Zitat Ende. Harold Carter, Präsident des Ortsverbandes der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People, sagte, diese Bemerkungen seien herabwürdigend. Und Larry Wood, General Manager des betroffenen Radiosenders, sagte, Bill Way mache momentan ein paar Tage frei. Selbst nach der Wahl des Präsidenten kommen einige vom Weg ab und verirren sich. Traditionell wird die Miss Tennessee in Jackson gekürt, im Carl Perkins Civic Center. Russ Hall. Yes, yes. Piano player. Probably about 2 years. Off and on. We did Farm Aid. I played Farm Aid with him back in. Ja, sagt Russ Hall, ich habe mit ihm gespielt. Ich war sein Pianist 2 Jahre lang, immer mal wieder. Wir haben Farm Aid gemacht, 86. Carl ging zu den jungen Leuten und die sagten, du bist der Gitarrenkönig. Carl war ein bescheidener Mann und sagte, nein, das bin ich nicht, das bin ich nicht. He was real humble and he said, no, that's not me, that's not me. But they, the young kids really appreciated him, Russ Halls Vater, da hatten wir im ersten Teil von Jackson, Tennessee, Sonny Boy Williamson, Carl Perkins und ein paar andere aufgehört. Russ Halls Vater war aufgewachsen mit Carl Perkins, hatte dem seine erste Gitarre gegeben, eine 1948er Gibson. Wir sitzen vor dem International Rockabilly Hall of Fame Museum, Downtown Jackson, North Church, Ecke East Main, im historischen Distrikt. That's correct. Genau. Und hinter uns er. There he is, right there. That's him. And that's his brothers and nice mural there on the wall, isn't it? Er und seine Brüder Jay und Clayton an der Wand eines Flachbaus, neben anderen, aber größer. Vor mehr als 12 Jahren war Henry Harrison, 76, und Inhaber eines Baugeschäftes, auf diese Idee mit der Rockabilly Hall of Fame gekommen. Wo sonst, wenn nicht in Jackson, Tennessee? Die in die Ruhmeshalle gewählten? Elvis, Wanda Jackson, Carl Mann. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, man, I've named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, or is it lonely, you have a name you? Or just a cold and lonely, lovely word of art? Genau der. Viele andere und natürlich Carl Perkins. Russ Hall trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Beatles-LP Abbey Road. And you know, Carl, George and John Lennon. Carl, ich meine George Harrison und John Lennon gingen in Liverpool immer zum Hafen zu den Handels- und Marineschiffen. Wenn sie mitbekamen, dass ein Schiff aus den USA kam, liefen sie zu den Quays und wollten sehen, ob irgendein Besatzungsmitglied eine Carl Perkins LP dabei hatte. Harrison war 1998 bei Carl Perkins Beerdigung. Die Rechte an seinen Songs werden verwaltet von der Firma McCartney Productions Limited. He went all over the world and was never ashamed of his hometown, Jackson, Tennessee. Of course, he wasn't born here, but he spent 90% of his life here. Er war, sagt Russ Hall, überall auf der Welt und schämte sich nie seiner Heimatstadt Jackson, Tennessee. Er ist zwar nicht hier geboren, aber er verbrachte 90% seines Lebens hier. Er hat so viel gemacht in der Stadt, sein Child Abuse Center, die Blues Suede Auktion, die wir jedes Jahr haben. Er war ein Philanthrop, er gab. Er fuhr mit seiner Baseballkappe durch die Straßen und wenn er jemanden am Straßenrand mit einem Plattenreifen sah, half air. Just riding down the street in a baseball cap and see somebody on the side of the road that had a flat tire, he'd stop and help him, He was just that kind of guy. Was den Museumsteil der Rockabilly Hall of Fame betrifft, Bilder, Autogramme, das alte Schlagzeug von DJ Fontana, dem ersten Drummer von Elvis, und der Herzdefibrillator, mit dem der König im Baptist Memorial Hospital in Memphis, Tennessee, am 16. August 1977 vergeblich wiederbelebt werden sollte. Thank you. We'll come over there and rock a billy. Thank you very much. We got some great music tonight, starting at 6 o'clock, Deering and Down. 7 o'clock, John Paul Keith Band is playing. We got Webb Wilder back. He was here 2 years ago, rocking guy. And our own, Jackson's own, Denise LaSalle will close it out 9:30 to 11:30. Beer is now on sale. Das Shannon Street Music Fest. My name, James Wilbur. Known as nickname James Shine Wilbur. Shine. S-H-I-N-E. No. Okay. James Shine Wilburn, 66 Jahre alt. From Jackson, Tennessee. Sie sagen, sagt er, er sei der Bluesmann. They said that I am the bluesman. Shine spielt Mundharmonika und er hat sie natürlich dabei. Yes, sir. All right. You want me to hit a little tune? Wunderbar. Im Augenblick hat er sein eigenes kleines Geschäft. I got a shoe shine business here in Jackson at the Farmer's Market. Er ist Schuhputzer am erwähnten Farmer's Market und er spielt erst seit 15 Jahren Mundharmonika. Die Leute hatten sich überlegt, dass ich doch ein bisschen spielen sollte. Nenne mir etwas und ich spiele das auf der Mundharmonika. Er. Ich, sagt er, was ist mit dir? Oder vielleicht einen von den Sonny Boy Williamson Songs? Er war ein Bluessänger, den die Leute bewunderten. Er war aus Jackson, Tennessee, ging nach Chicago und dann habe ich mal eines seiner Lieder in einer Jukebox gehört. Bring It On Home geht so, ein Lied über einen Zug. It started off like this. Tell a song about a train. Here you go. Baby. Baby, I'm gonna bring it on home to you. I got my ticket, I got my load. Conductor done holler y'all on the board. I take my seat in right way back. And watch this choo train, y'all move down the track. Baby, with the harmonica saying the words. Wonderful. I'm gonna bring it on home to you. Here was a little boy out to the mall about 2 weeks ago. He was lost, crying, you know. I walked up to him, I said, you know, I'm concerned about people. I asked him, what's wrong? He was just boo-hooing, you know, I said, he's looking for his mother. I feel like, I said, what's wrong? I said, who you with? He didn't say nothing, boo-hoo. And all of a sudden, he said, he want his mama. I said, you want your mama? He said, yeah. I said, well, call your mama. He said, mama, mama. I said, call your mama again. He said, I said, what you want with your mother? He said, he'd like to have a drink of water because it's hot. It makes sense. Ob das Sinn macht, diese kleine Geschichte von dem Jungen, der im Einkaufszentrum nach seiner Mutter sucht und er, Schein, ihn tröstet und die Gefühle des Jungen mit der Mundharmonika ausdrückt? Das macht Sinn. Most people idle. You ever heard of Tarzan? Tarzan said, people's in jungle know about Sonny Boy Williams. Sonny Boy ist das Idol von fast allen. Hast du gehört, was Townes Van Zandt gesagt hat? Townes Van Zandt hat gesagt, Sonny Boy Williamson, überall auf der Welt. Ja, aus Tennessee. Wurde in Chicago umgebracht. Ich meine, er war ein schwarzer Mann. Fast alle kennen ihn. Du hast ihn auch erwähnt. Jeder zwischen 30 und 100 hat von ihm gehört. I said 30 to 100 years old knew about Sonny Boy Williams. You know, have heard about it. Ja, und das werden wir aufklären. One popular song, the harmonica song, Noch ein Lied, sagt Schein. Ein populärer Song, war richtig populär. Green Onions, ein Instrumental, eigentlich vom Keyboard gespielt. Whatever, I've had different jobs. I was raised on the phone. Huh? My first job, a stage meal. I dropped out of school my junior year, 1963. My dad said, "Well, you ain't no finished school. You go get a job." He was a little supervisor, so I didn't have no choice. Was ich so gemacht habe? Ich hatte ganz unterschiedliche Arbeiten. Ich bin auf einer Farm groß geworden. Meine erste Arbeit war in einer Mühle, weißt du, 1963 mit der Schule aufgehört. Mein Vater sagte, jetzt hast du die Schule fertig, geh arbeiten. Er war ein kleiner Aufseher, ich hatte also kaum eine Wahl. Ich war 18, dann habe ich geheiratet, aber ich hatte keine Ziele. Also habe ich Schuhe geputzt. Ich kann Schuhe putzen wie nichts. Damals gab es 20 Cent fürs Paar, heute $3. Ich mache $1 die Stunde, zahle meine wenige Miete. Ein alter Country Boy, habe einen kleinen Garten und dann in die Textilindustrie, Baumwollspinnerei. 3-4 Jahre, anschließend wieder Schuhputzer und als nächstes bei einer Tageszeitung, bei der Jackson Sun an der Druckmaschine. Hatte da Schwierigkeiten und wurde wieder Schuhputzer. Ein paar Jahre. Dann Kabelbau in einer Fabrik 4 Jahre und 1989 kündigten sie allen. Also Schuhputzer am Farmers Market. 4 Tage die Woche. Irgendwie auch in Rente. Worked there for about 4 years and they had a big layoff in 1989, I think. So I've been, I got my own little shoeshine business at the Farmers Market and so that's where, you know, I work, I shine shoes there about 4 days a week and kind of semi-retired. Schein, seine neue CD, sie heißt wie er, ist erschienen beim ortsansässigen Label Jackson Records. Schein ist bei seinem Onkel in Harmon County, südlich von Jackson, groß geworden. Der hatte dort ein winziges Café mit einem Musikautomaten. Chuck Berry, Elvis, Sonny Boy, sowas. So eine CD, das sind 12 Songs. Bring It On Home, bei ihm heißt er Bring It Home. Downtown Jackson, ein Lied über die Lafayette Street, die die Shannon kreuzt, 2-3 Gospel. Ein Lied von 1936 und nochmal Sonny Boy. Sonny Boy 2, wie auch Bring It On Home übrigens. You Gotta Help Me, beseelte CD. Er hat auf der Straße gelebt und er hat die Shannon Street von Jackson, Tennessee noch im Original gesehen. Shannon Street, about 2 blocks. Well, you consider here most of die Shannon Street, 2 Blocks. Ich bin der Ansicht, das war die schwarze Stadt, Honky Tonk Joints. Du gingst aus einem raus und die nächste Tür in ein anderes rein, 20 davon. Überall spielte eine Jukebox. Es gab einen Drugstore, den nannten sie den Colorful Drugstore, die farbenfrohe Drogerie. Einen Fischmarkt hatten sie, aber ein alter Country-Boy wie ich kam nicht oft in die Stadt. All kind of old country boy like me, I never did get to come to town that much. Noch einen Song? How about this one? Wie wär's mit dem? Amazing Grace. Amazing Grace. We played that last night out here. You weren't here, Den haben wir gestern Abend auf dem Festival gespielt. Sing that little verse. I am not a singer. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I want. Yes. Yes, sir. The Shannon Street Blues Festival, I think it's called, in Jackson, Tennessee, USA. Die Shannon, wie die Ferry Street in Jackson, Mississippi, die Mobile Street in Hattiesburg, Mississippi, die Florida Avenue in Baton Rouge, Louisiana, wo Lead Belly spielte, wie die Beale in Memphis. How do we feel tonight? Are you enjoying yourself? 73 Jahre alt, knapp 40 LPs bzw. CDs, knapp 50 Single. Denise LaSalle. Erste LP und erste Single 1967. Geboren in der Nähe von Belzoni, Mississippi, Delta. Dort, wo auch Elmer James, Pine Top Perkins und, kurios genug, Sonny Boy Williamson der Zweite herkamen. The Queen of Blues! She has been inducted into the Blues Hall of Fame. She is the winner. Sie kommt auf die Bühne und alle Stänze, Dandys, Snobs und Elegants vor der Bühne sind entzückt. Die jungen, mittleren und älteren Frauen herausgeputzt, knallbunt dekoriert und dekoltiert, verschönert und ausstaffiert, sind noch entzückter und singen ihre Lieder mit. Dabei hat sie so gut wie nie Blues gesungen, sondern Soul und Disco, weil das eine Zeit lang einträglicher war. Und dennoch verehren sie sie als die Königin des Blues und die weiblichen Fans als Sprachrohr ihrer Angelegenheit. Offen und direkt ist sie in ihren Texten, eindeutig deutlich, oft genug zweideutig bzw. so eindeutig, dass sie jede Zweideutigkeit verfehlt. You know, sometimes in your life you may find it kind of hurt to be in love. Especially when you and the one that you're in love with already belong to somebody else. It can be real hard on a woman, because when a woman goes out with the man that she digs, she got to keep watching that old clock on the wall. Because sooner or later she's gonna have to make it, baby. A woman can't afford to let daylight catch her sneaking in, honey. And just about the time the man makes it real good to her, she's gonna have to start moving. That's the way it is, see, when you're married. But not to each other. You gotta go home in the middle of the night, try to pretend everything's alright, but it ain't. No, baby. Make believe that you've been good. Give your love to the one you should, but you can't. No, baby. Cause you're tied to her and I'm tied to him. We don't wanna hurt either one of them. But ooh, ooh, ooh, what can you do when you're married? But not to each other. You gotta be careful where you go. Try to avoid everyone you know. Cause people talk. You know they talk, baby. You gotta make up alibis, hoping they don't sound like lies. In case you get caught, you just might get caught, baby. Hurry up and love him. Hurry up and please him. When it gets good, you know. Denise LaSalle und Married But Not To Each Other. My name is Michael Baker. I'm with the Jackson-Madison County Library in Jackson, Tennessee. Also with the Shannon Street Music Festival. Michael Baker, 52, angestellt bei der Madison County Bibliothek in Jackson, Tennessee und beim Shannon Street Music Festival. Sagen wir mal so. Baker ist einer der Gründer des Shannon Street Music Festivals. Er ist der, der seit 1991 die Bands und Interpreten bucht, und er ist durchaus so etwas wie ein Experte auf einem ganz bestimmten Gebiet. Michael Baker. I was just going to say that I worked at the library and we did a lot of research into John Lee, Sonny Boy Williamson, the Was ich sagen wollte, wir haben in der Bibliothek Forschung in Sachen John Lee Sonny Boy Williamson betrieben. Dem Eigentlichen, dem Tatsächlichen, dem, der zwischen 1938 und 1948 Schallplattenaufnahmen gemacht hat. Wir fanden heraus, dass er nicht mal einen Grabstein hat, nur eine Art Beerdigungsmarkierung. Wir sammelten Geld, um einen Grabstein zu beschaffen. Judy Pendle, sie arbeitet ebenfalls in der Bibliothek. Judy Pendle und ich schrieben einen Artikel fürs Living Blues Magazin. Während unserer Forschung fanden wir zwei Fotografien, die noch nie von John Lee Williamson publiziert wurden. Die wurden in Living Blues gedruckt und durch den Artikel sowie unsere Suche meldete sich RCA, die Schallplattenfirma, und beauftragte mich, einen Grabstein auszusuchen, den sie bezahlen wollten. So kamen wir schon mal an diesen Grabstein. Sonny Boy Williamson. John Lee Sonny Boy Williamson. Geboren am 30. März 1914, etwas südlich von Jackson, Tennessee. Gestorben am 1. Juni 1948 in Chicago, Illinois. Er war auf dem Nachhauseweg. Er hatte im Plantation Club gespielt, Southside Chicago, und wollte nach Hause, um die Ecke mehr oder weniger. Jemand wollte Geld. Also ein Raubüberfall mit tödlichem Ausgang. Er war noch nach Hause gekommen. Seine Frau dachte, er sei betrunken, weil er ein Trinker war, und brachte ihn ins Bett. Dann stellte sie fest, dass er Stichverletzungen hatte, und rief einen Krankenwagen. Zu spät. Seine letzten Worte, so seine Frau: Lord have mercy. Die Familie ließ die Leiche nach Jackson überführen für einen ordentlichen Grabstein. War kein Geld. Bring It On Home, der Song, den wir von James Shine Wilburn, dem Schuhputzer, hörten. Shine rechnete diesen Song John Lee Sonny Boy Williamson zu. Dieser Song war von Alec Rice Miller, geboren möglicherweise 1899, vielleicht aber auch 1912, auf einer Baumwollfarm in Glendora, Mississippi. Gestorben im Mai 1965 in Helena, Arkansas. Jener Alec Rice Miller, ebenfalls Mundharmonikaspieler und Songschreiber, nannte sich bereits zu Lebzeiten des tatsächlichen Sonny Boy Williamson Sonny Boy Williamson. Warum? Weiß niemand so genau. Vielleicht, weil er den Ruhm des durchaus bekannten John Lee Sonny Boy Williamson kapitalisieren wollte. Außerdem, so erwähnte Sonny Boy Alec Rice Miller Williamson mal, sei er schließlich der Ältere gewesen und hätte daher sowieso Anrecht auf diesen Namen gehabt. Die Namensaneignung ging so weit, dass Sonny Boy Alec Rice Miller Williamson, die ihn für den Sonny Boy Williamson aus Jackson, Tennessee hielten, unaufgeklärt zurückließ. Michael Baker und John Lee Sonny Boy Williamson. T.W. was Sonny Boy's half-brother, and actually traveled with Sonny Boy and for a while lived with Sonny Boy. T.W. Utley, Sonny Boys Halbbruder, mit ihm unterwegs und eine Zeit lang bei ihm in Chicago, zeigte uns eines Tages das Grab entlang eines Schotterwegs, die ganze Gegend berankt mit Katsu, dieser lianenähnlichen Pflanze. Wir sagten zu ihm: Wir wollen sicherstellen, wo er ist. So ergab sich das und so fügte sich irgendwie alles zusammen. Everything worked out, you know, it was pretty much serendipitous in a lot of ways, because things just sort of fell into place. Ein einsames Grab. It's pretty in a very wildernessly type of way, you know, it's out there in the middle of nowhere, but, you know, he's among family, so. Ziemlich in der Wildnis, sagt Baker, der Sonny Boy Williamson-Forscher. Ziemlich in der Wildnis, in der Mitte des Nirgendwo. Aber er ist bei seiner Familie. Dass ein schwarzer Bluesmusiker kein Grab hatte bzw. hat, war und ist nicht ungewöhnlich. Dass es falsch beschriftet war bzw. ist, ebenso. Erst in den letzten Jahren haben sich die Staaten Mississippi und Tennessee ernsthaft bemüht, Aufklärung und Aufhellung anzufassen. When we were doing the fundraising and everything for the headstone and all, I said, I remember going, we really need a festival. We need something. And so we did what we were thinking it was going to be like a one-off. Als wir das mit dem Grabstein geregelt hatten, so Michael Baker weiter, sagte ich, wir brauchen ein Festival, irgendwas. Wir machten eine Veranstaltung mit dem Jackson Arts Council 1990 und nannten es Bluesfest 90. Nicht originell, aber nun ja. Wir hatten Leute aus Tennessee, Johnny Shines, der noch mit Robert Johnson unterwegs war. Wir hatten Yank Rachel, der wiederum mit John Lee, Sonny Boy Williamson Aufnahmen gemacht hat. Wir hatten Dr. David Evans, Musikethnologe der Memphis State University, eine Autorität im Blues. Und wir hatten ein paar lokale Musiker, Jack Pearson, der mit den Allman Brothers gespielt hatte. Alles in allem eine wirklich gute erste Show. Es kamen 30 Leute. Was willst du machen? 30 oder 40? Es waren nicht viele. Jack Pearson, who went on to play with the Allman Brothers. So I think we had a really good first show, you know. Of course, about 30 people showed up, but, you know, what can you do? 30 or 40 wasn't a whole lot. Nicht auf der Shannon Street, wo John Lee Sonny Boy Williamson gespielt hatte. Michael Baker. No, this we had this one in a different place. So this was sort of a pre-Shannon Street thing. After that, we decided we were going to go ahead and try to keep it going. Nein, woanders, die Vor-Shannon Street-Sache. Dann entschieden wir trotzdem weiterzumachen und lokale Clubs und so weiter einzubeziehen. Wir sagten, okay, machen wir. Das war 1992. Das war dann das erste Shannon Street Blues Festival. Eine Memphis-Band war der Headliner, The Fieldstones, extrem angetrunken. Wir dachten, hoffentlich geht das vorbei. Aber sie waren gut. Wahrscheinlich ihr Element, die Trinkerei. Were the headliners that day, and they were extremely drunk, so we didn't know if that was going to go over, but they did very well. And I think that was their element, being drunk. So, wie auch immer, es ging alles sehr gut. Wir machten im nächsten Jahr weiter, R.L. Burnside und Junior Kimbrough, dann Billy Boy Arnold, der ziemlich verbunden war mit Sonny Boy Williamson, und machten immer weiter. Ich mache das nun seit den letzten 22 Jahren, also. Billy Boy Arnold, who was, you know, connected very much to John Lee Williamson, and we just kept on going, and it's sort of, it's been something I've done every year for the last 22 years. So. Sonny Boy hatte einen Song mit dem Titel Shannon Street Blues. Wollen wir uns das Grab ansehen? Südlich von Jackson. Durch Sumpf, dann ein paar Häuser, einen Schotterweg hoch, Wald. Überall Katsu, diese Pflanze, die den Boden bedeckt, die Baumstämme, alles. Die Japaner essen sie, sie machen Nudelgerichte daraus. Irgendwann kam Katsu aus Japan hierher. Hier ist so viel Katsu, dass ganz Asien satt werden würde. Noch ein Song vor dem Grab. Sonny Boy Williamson, der Decoration Blues. In der Mandoline, Link Rachel. Decoration Day. Lord, I hated to see her leave me, because these are the last words my baby had to say. Lord, I hate to see her leave me, because these are the last words my baby had to say. She told me to bring her some flowers on every decoration day. People, you're having a good time now, just like the flower then comes in May. People, you time now. Just like the flower that comes in May. Now but Sonny Boy thinks about his baby on every decoration day. Höhe hoch. Man muss sich durch das Unterholz und den Busch und dieses Kanzo kämpfen. Yep. There's that song, you know, might end up in a lonesome grave somewhere. It's pretty lonesome. Dann steht da, möglich, dass man das als Lichtung bezeichnen kann, vielleicht eher eine Lücke im Wald, ein rot-grauer Stein. Einsam, sehr einsam. I don't know when the last burial was up here, but it's definitely been a while. And, you know, stones and stuff. Wann hier die letzte Beerdigung war, yeah, sagt Michael Baker, weil hier und da noch ein Grabstein steht, einigermaßen lang her. John Lee Sonnyboy Williamson, Blues Harmonica Legend, ein schlichter Stein, eine Mundharmonika hineingemeißelt, drei Noten. Oh, well, pretty close, it's good. It's no, not so, you know, ostentatious as to. Seine Idee. Ein Stein, wie ihn Bakers Mutter auch hat. Etwas Pompöses passe nicht. Der alte Blair's Chapel Friedhof, die Kapelle ist lange weg. Hier waren T.W. Utley, Sonny Boys Halbbruder, und er selbst zur Schule und zur Kirche gegangen. Unterhalb des alten Friedhofs, auf einem Feld aus Gras, der neue. Hier liegt Sonny Boys Mutter, Nancy Jane Utley Taylor, 1890 geboren, 1985 verstorben. Uncle Fred liegt hier, der wurde 103. T.W., der Halbbruder, der 2005 starb, 86-jährig, liegt hier. There was a line that was actually mentioned in one of Sonny Boy's songs. Sonny Boy had a song called You Can Lead Me, but in that song he says he's going to talk to his brother T.W., so I always thought that was pretty neat. I think T's over here. Genau. Sonny Boy hatte einen Song, der hieß You Can Lead Me. Und darin findet der Halbbruder Erwähnung. Talk to my brother. He and Uncle Fred, you know, Fred passed a little bit, a couple of years before him. Of course, Fred was, he was like 103. Er, T.W. und Onkel Fred, der ein paar Jahre vor T.W. starb, Fred, der 103-Jährige, sie haben lange gelebt. Sonny Boy starb, als er 34 war. 1948. Wenn er noch 20 Jahre gemacht hätte, keine Frage, was er in den Jahren gemacht hätte. Alec Rice Miller hätte diesen Namen vielleicht nicht angenommen, weil der andere am Leben war. Der ganze Ablauf hätte einen anderen Anstrich bekommen. The whole trajectory of all that would have taken another course, so that would have been very interesting. 100 Meter neben dem Friedhof ein eingezäunter Acker. Am Rande des Ackers, hatte T.W., Michael Baker erzählt, stand die alte Schule. Here, right there. About maybe 200, 300 yards out was where the school was. And according to T, that old tree looks like it's seen better days. Und dort der alte Baum, der auch bessere Tage gesehen hat. Unter dem stand er und spielte Mundharmonika, während die Leute sich versammelten, um zur Arbeit zu gehen. Mais haben sie gepflanzt, Mais, Sojabohnen, Baumwolle. That was right there, yeah. Und das Schulhaus, das war, wo der Song Good Morning Little Schoolgirl diese Geschichte entsprang. Es gab ein Mädchen, Sunny Boy war von ihr angezogen. Sie war nicht so verrückt nach ihm und ihre Familie war bestimmt nicht auf ihn erpicht. Sie ging nach Detroit, war da in einer streng religiösen Sache und Zeit ihres Lebens nicht glücklich mit dem Song Good Morning Little Schoolgirl. Yeah, it's another peaceful place. It'd be interesting if that old tree could talk. It'd be nice. Ein weiterer friedvoller Ort. Und wenn die Bäume reden könnten. Der Song, sicherlich sein bekanntester, ist bildhaft deutlich. Er, älter als das junge Schulmädchen, möchte mit ihr zusammen sein, am besten gleich morgens. Good morning, little schoolgirl. Can I go home? Can I go home with you? Tell your mother and your father, I'm a little schoolboy too. Sunny boy's a little schoolboy. I woke up this morning. Lord, I couldn't make me no. Lord, I couldn't make me no time. Why did I didn't have no blues, woman? But I was all messed up in mind. Now you be my baby, come on and be my baby, I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, then I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over Disneyland. I'm gonna fly all over Disneyland. Oh. Don't find the one that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. Es gibt hunderte solcher Geschichten. Solcher Geschichten der verloren gegangenen Bluesmänner. In Brownsville, Tennessee, unweit von Jackson, ist es Sleepy John Estes. In Memphis waren es Memphis Slim und Moose Vinson und so weiter und so fort. Yank Rachel, der auf den Aufnahmen von Sonny Boy Mandoline spielte, Hemmy Nixon, 1984 in Jackson, Tennessee, verstorben. As is our little town. I gotta tell you, I've been a lot of places, as we've talked earlier. I've traveled the world over. Unsere kleine Stadt, sagt Wes Henley. Ich erzähle Ihnen, ich war an einigen Orten. Ich habe die Welt bereist, mit Carl und alleine. Meine Frau Polly und ich waren in St. Petersburg kürzlich. Ich bin in der Eremitage gewesen. Wundervoll, toll, ich habe es genossen. Aber da ist etwas mit Jackson, Tennessee, das geht unter die Haut. Ich habe nie weiter darüber nachgedacht, bis ich älter wurde. Es gibt ein Gefühl, unabhängig davon, welche großartige Musik ich gemacht habe, an wie vielen Kunstwerken ich mich erfreut habe. Doch wenn ich nach Hause komme und das Ortsschild sehe, bekomme ich eine erhöhte Wallung. Es ist bizarr, so ein Verhältnis zu deiner Stadt zu haben. Aber ich habe es. Ich fühle mich behaglich. Ich schaue über meine Schulter. Ich bin glücklich, sobald ich nach Hause komme. Es gibt keinen besseren Ort, abgesehen vom Essen vermutlich. Das Essen wird in Chicago besser sein. Nein. Wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich willkommen von den Einwohnern und von der Stadt. Für mich der beste Ort der Welt. I feel welcome by the inhabitants and by the city itself. It's just, it's, for me, it's the best place in the world. Sonny Boy war in Chicago. In St. Petersburg war er nicht. Ist das der Unterschied? Wes Henley, 56, war 10 Jahre lang der Gitarrist von Carl Perkins. Henley war ein Bekannter von George Harrison, hat eine Produktionsfirma für Musik, Highland House Productions, und kaufte vor einigen Jahren eine Stunde wöchentlich bei einem lokalen kommerziellen Radiosender, um den lokalen Blues unter die Leute zu bringen. Soweit. Das war der Blues zur Nacht mit dem zweiten Teil der Sendung. Jackson, Tennessee, Sonny Boy Williamson, Carl Perkins und ein paar andere. Von Charlie Rich gibt es einen Song, der heißt Don't Put No Headstone on My Grave. Und weil Charlie Rich, der Country-Sänger, der immer gerne Jazz und Blues singen wollte, weite Teile seines Lebens in Tennessee verbracht hat, in Memphis und in Nashville, Jackson liegt fast dazwischen, hören wir einen Song von ihm, weil er von der Stimmung her ganz gut passt und weil es um den da oben geht, wenn man vor ihn tritt. I Feel Like Going Home. Am Mikrofon war Knut Benzner. Tschüss. Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. Everything I done was wrong. And I feel like going home. Lord, I tried through, but it was too much for me. Not a friend around to help me. From